Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freizeitstätte Ofener Diek. Ich bin der Markus. Ich bin Christoph. Und wir haben heute wieder Gäste. Und zwar haben wir die E-Sports-Abteilung der EWE Baskets. Jungs, möchtet ihr euch mal vorstellen? Ja, hallo, hier ist Timo. Ich arbeite in der E-Sports-Abteilung der EWE Baskets und freue mich, dass ich hier sein darf. Moin, ich bin Christian. Ich arbeite in der PR-Abteilung der EWE Baskets und auch mit Timo zusammen für den E-Sports. Freut mich, hier zu sein. Ja, und dann haben wir noch über Discord zugeschaltet den... Moin, ich bin Sören, ich bin Spieler bei den EWE Baskets seit erster Stunde und bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ja, bitteschön. Sören, wo bist du denn in Wirklichkeit? Also Discord wissen wir, aber wo bist du uns zugeschaltet? Ich bin aus Hannover zugeschaltet, bin hier geboren und aufgewachsen und lebe jetzt seit 36 Jahren hier. Okay, also ich glaube, die wichtigste Frage ist, warum haben die EWE Baskets eine E-Sport-Abteilung? Wir haben 2018 etwa die ersten Gedanken daran, in Anführungszeichen verschwendet, eine E-Sports-Abteilung zu gründen. Das Thema ist halt eben immer größer geworden. Man muss das Ganze natürlich auch aus Marketing-Sicht und allem drum und dran sehen, dass das natürlich ein Instrument ist, um einerseits Zuschauer für sich zu gewinnen über neue Wege und Leute halt für den Sport auch begeistern kann, ohne jetzt direkt den normalen Basketball auf dem Parkett halt eben zu betreiben. Und wir sowas als Chance gesehen haben, dort einfach das Klientel einfach insgesamt zu erweitern und einfach auch auf anderer Ebene zu begeistern. Dem stimmen wir auf jeden Fall zu. Letztendlich sind wir auch zu der Anfrage gekommen, weil wir ja merken, dass der Wunsch ja auch vermehrt auftritt, dass man ja vielleicht E-Sportler werden könnte oder professionell dem Ganzen nachgehen könnte. Und das ist ja auf jeden Fall ein aktuelles Thema. Deswegen wollen wir uns dem heute auch widmen. Ja, wir haben ja ein paar Fragen über unseren Insta-Account, unseren HörerInnen gestellt, die uns so da folgen. Und wollen wir schon mal mit der Frage anfangen? Ja, das können wir auch machen. Also, wenn du jetzt hier das Skript umwerfen willst. Wo bin ich jetzt vom Skript abgewichen? Ja, hier steht Punkt 1, Steckbrief, 2x20 Sekunden. Ich bin ja schon wieder zu weit rausgeschwommen. Ja, da nutzt alles Vorbereitung nichts. Ja, am Ende läuft es doch anders. Das wäre ja auch langweilig. Also. Genau, aber wir können auch gerne mit einer Frage anfangen. Nö, jetzt möchte ich mit dem Steckbrief anfangen. Gut, dann machen wir das so. Und zwar haben wir für euch ein Format vorbereitet. Das kommt euch sicherlich bekannt vor. Und zwar wird das ja gerne in Viertelpausen beim Basketball benutzt. Und zwar ist das ein Steckbrief in 20 Sekunden. Okay. Wir stellen euch entweder oder Fragen und ihr müsst einfach beantworten, wo ihr euch mehr seht. Entweder in eurer Persönlichkeit oder was euch besser gefällt. Ich würde dann hier mal die Uhr starten. Markus startet mit. Okay, Defender oder Scorer? Timo fängt an. Scorer. Slasher oder Shooter? Shooter. Okay, BBL oder NBA? BBL. Theis oder Schröder? Theis. Das war zögerlich. Ketchup oder Mayo? Mayo. Okay, Chicago Bulls oder Golden State? Chicago. Okay, das war's auch schon. Stopp, musste Markus schreien. Warte, ausschalten. Eigentlich wollte ich oben drücken. Das höre ich sehr gut übrigens. Ich hab's nicht mehr gekriegt. Oh, das kannst du hören, okay, sehr gut. Gut, dass du das hören kannst, weil du bist nämlich der Nächste, der hier den Steckbrief in 20 Sekunden beantworten darf. Markus, bist du auch direkt startbereit? Ja, ich drücke. Achtung, und zwar jetzt. Okay. Also auch für dich, Defender oder Scorer? Defender. Layup oder Dunk? Dunk. Corner oder Top of the Key? Top of the Key. Western Conference oder Eastern Conference? Western. Okay, NBA Live oder NBA 2K? Ist klar. NBA 2K. Okay. Okay, das war's schon. Okay. Vielen Dank für euren Input. Was war jetzt nochmal bei Ketchup oder Mayo? Was hattest du gesagt? Mayo. Mayo. Ganz klar. Okay. Ach so, sorry, ich dachte auch noch. da sind wir uns schon mal einig. Bei der Mayo sind wir uns einig. Jetzt musst du den Ton ausmachen. Ja, sorry. Das ist sehr gut, dass du mich korrigierst. Wenn ich das auch mache, darfst du das natürlich auch. Ja. Okay. Yeah. Wir haben ein kleines Spielerquiz jetzt noch vorbereitet. Wir geben euch ein paar Stichpunkte abwechselnd und ihr müsst mal gucken, ob ihr herausfinden könnt, um welche Persönlichkeit sich das handelt. Markus, möchtest du anfangen mit einem Hinweis? Okay, pass auf. Jetzt kommt der erste Hinweis auf den Spieler. Spielte mit der falschen Hand 48 Punkte. Larry Bird. Da kann ich mir die anderen ja sparen. Okay, alles klar. Das ist das Level. Okay. Zufallstreffer. Ja, ich merke schon, das wird echt einfach. Okay, ja. Also Person 1 habt ihr direkt erraten, das ging relativ schnell. Okay. Das war übrigens richtig, ja. In Wahrheit langweilig. Ja, genau. Ja, genau. Wollen wir mit dem zweiten dann anfangen? Ja. Ja? Oh Gott, ich merke schon, das wird zu einfach. Spielte eins für Steinhardt Bayreuth. Okay. Spielte unter anderem mit der Nummer 45. Spielte in einem Film mit. Er ist der erste NBA-Spieler mit eigenem... Detlef Schrempf? Nein. Okay. Nee, warte. Oh, guter Sound jetzt eigentlich. Lost the Dribble. Okay. Spielte kurzzeitig Baseball. Ah. Okay, Michael Jordan wahrscheinlich. Ah, ja. Der Steiner bei Reut gespielt? Ja, aber nur ein einziges Spiel, das war mehr so ein... Gibt es einmal diese Begebenheit. Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis, weil der führt dann natürlich erstmal auf den falschen Weg. Sowas war Echt? Ich hätte damit gerechnet, dass ihr dann sofort da bist. Nee, das war das, wo ich komplett ausgeschlossen habe eigentlich. Auf jeden Fall. Einen machen wir noch und dann ist auch gut. Markus, fangen mal an mit Person Nummer 3. Spitzname Mamba. Kobe. Jawohl. Okay. Für Markus ist das so wie Hieroglyphen lesen, ne? Denkt dann die ganze Zeit, woher wissen die das? Ne? Oh Gott. Wir haben gesagt, wenn ihr euch zu gut schlagt, machen wir eigentlich noch einen vierten. Oh Gott. Was machen wir jetzt? Immer her damit. Ja, so, ihr wollt das lösen, ne? Wir wollen das jetzt, ja. Okay. Der Michael Jordan, der nagt an uns. Okay. Ich muss mir erstmal den Hinweise. Trägt einen Künstlernamen. Ehemaliger Spieler der Indiana Pacers. Meta World Peace. Okay, guck mal, ne? One Artist, a.k.a. Meta World Peace. Okay, also auch das habt ihr drauf. Okay, sehr gut. Also Expertise habt ihr unter Beweis bestellt. Jetzt haben wir uns quasi ja warm gemacht, ne? Mhm. Das war das Warm-up. Ja. Bei uns ist ja E-Sports ja auch ein großes Thema in der Einrichtung. Deswegen haben wir euch ja auch eingeladen. Und jetzt haben wir über unseren Insta-Account die Leute, die uns folgen, Fragen gestellt. Also die konnten Fragen einschicken, die wir euch stellen sollen. Zwei von unseren Besucherinnen haben die Fragen eingesprochen und die spielen wir jetzt mal ab. Ist der Ausbau der Abteilung geplant, zum Beispiel LOL? Also als wir das damals gegründet haben, haben wir uns diese Frage natürlich gestellt. Also wollen wir in den E-Sports generell reingehen? Wollen wir dieses Feld halt eben wirklich betreten und einfach rundum das Spektrum quasi abgrasen? Oder wollen wir in dieses Spektrum reingehen und wirklich nur mit dem, was wir verkörpern können, was wir vermitteln können. Wir sind nun mal ein Basketballverein oder ein Basketballclub, besser gesagt, und das, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen, ist halt Basketball. Und wir haben halt für uns gesagt, das ist das Einzige, was wir realistischerweise wirklich rüberbringen und transportieren können. Alles andere wäre für uns aufgesetzt und nur eine, also in Anführungszeichen, nur eine Marketingnummer, sage ich mal, um dort aktiv zu sein. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen da wirklich mit Herzblut dahinter stecken und das eben wirklich befeuern. Und das können wir halt nur mit dem Basketball. Deswegen haben wir gesagt, bei uns wird es nur die Basketballabteilung letztendlich geben. Okay, dann starten wir mit Frage 2. Wie wird man denn überhaupt E-Sportler? Gibt es da Scouts, die auf einen zugehen oder bewirbt man sich? Ich würde einfach mal starten in dem Fall. Und wie wird man E-Sportler? Ist ziemlich weit gegriffen, ist auch nicht so einfach zu deuten, aber jetzt runtergebrochen auf alleine NBA und das, sage ich mal, was ich auch betreibe, ist es halt so, dass man sich irgendwann kennt, irgendwann merkt, dass die Fähigkeiten halt besser sind als der Durchschnitt. Und in Deutschland hat es dann angefangen, dass Frankfurt der Vorreiter war und als erstes offiziell eine Basketballsparte für den NBA 2K-Bereich aufgemacht hat und die Leute kannte man dann dadurch auch. Die Community in Deutschland wird natürlich immer größer, war damals allerdings noch nicht so groß, wie sie auch heute ist. Ja, und irgendwann war das wie so ein kleines Lauffeuer und immer mehr Vereine, leider nicht genug im Endeffekt, aber kamen dann dazu und Oldenburg war dann Feuer und Flamme und hat dann über den einen Frankfurter Spieler den Kontakt hergestellt. Ja, und dann haben die ersten Telefonate stattgefunden und dann auch ziemlich schnell, glaube ich, auch das erste Treffen. Und man war sofort auf einer Wellenlänge und es hat alles super funktioniert. Und ja, dann ging das Projekt los. Ich kann da auch noch mal eben ansetzen. Wir haben dann in dem Zuge natürlich die Mannschaft noch gar nicht voll gehabt. Also wir hatten damals 5 Spieler, um halt eben einfach nur erstmal die Mannschaft zu haben. Und haben dann einfach eine öffentliche Ausschreibung gemacht. Wir haben gesagt, wer will bei uns vorspielen? Wer hat Lust zu kommen? Wer hat Lust, sich mit den E-Sportlern mal zu messen? Und wir gucken dann, wer den Weg ins Team dann letztendlich findet. Und da gab es natürlich sehr viele Rückmeldungen, die dann da waren. Wir haben dann alle immer eingeladen, dass die bei einem virtuellen Spiel halt dabei sind, sich einfach ins Team einfügen können und dann Sören und die anderen, die dann im Team damals waren, dann einfach testen, ob derjenige geeignet ist. Und ja, und so ist dann quasi das erste Team letztendlich dann entstanden. Also es war eine offene Bewerbungsrunde, die man da hatte. Da habe ich direkt eine Folgefrage. Mhm. Spielt man virtuell auch positionsgetreu? Also heißt das, 5 Leute spielen gegen 5? Genau, also bei dem Spiel ist es so, also wir spielen NBA 2K, jeweils immer den aktuellen Teil. Und da gibt es diesen Pro-AM-Modus. Das heißt, man erstellt seinen eigenen Spieler, der auf einer Position spielt, der seine eigenen Fähigkeiten hat. Da gibt es dann über 100 verschiedene Steigerungspunkte, Attributspunkte, die man dann halt eben letztendlich variieren kann. Und da stellt man sich quasi seinen eigenen Spieler zusammen. Und mit diesem einen Spieler, den spielt man dann auch nur. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn man Spiele macht, dann spielt man 5 gegen 5 oder 3 gegen 3. Ist die Möglichkeit, wo man das machen kann. Der kompetitive Modus ist der 5 gegen 5 Modus. Und da spielt halt jeder seinen eigenen Spieler und muss sich also auch mit 4 anderen dann virtuell abstimmen und das Ganze dann spielen. Ja, das macht das natürlich umso interessanter, ne? Definitiv. Und macht das dann definitiv auch zum Teamsport. Also ja. Lässt sich dann doch virtuell ganz gut übertragen. Auf jeden Fall. Für die HörerInnen, die sich da überhaupt nicht mit auskennen, wird der Spieler am Anfang der Saison erstellt und bleibt da mit seinen Fähigkeiten durchgehend? Oder wie muss sich einer vorstellen, der sich damit überhaupt nicht auskennt? Also im Laufe eines Zeitraums, also der Zeitraum des Spiels ist immer so etwa ein Jahr, also bis der neue Teil rauskommt. Man fängt an, sich einen Spieler zu erstellen und man merkt aber im Laufe des Spiels, je auch mit Update, dass das Spiel letztendlich bekommt, dass andere Punkte vielleicht verbessert werden, andere verschlechtert werden, dass man merkt, diese Position ist eigentlich die bessere, die man spielen kann. Also macht man sich im Laufe dieses einen Jahres, also eine Unzahl an Spielern letztendlich. Also weil man sich immer wieder darauf einstellen muss, was gerade aktuell ist und was gerade der State of the Art letztendlich in dem Spiel ist. Ja. Genau, also und man ist dann sehr viel damit beschäftigt, auch seinen Spieler zu leveln und den auf ein bestimmtes Level zu bekommen, dass auch die Würfe richtig fallen, dass man auch richtig schnell ist und um das jetzt mal so runterzubrechen. Also das bedarf dann schon immer sehr viel Investition an Zeit, um seinen Spieler dann zusammen zu haben. Ja, viele Optimierungen sind da sicherlich nötig. Ich würde jetzt einfach mit der nächsten Frage weitermachen. Die richtet sich an diejenigen, die auch aktiv spielen. Lassen sich die Skills leicht auf andere Spieler anwenden? Ich sag mal, die Grundfähigkeiten sind natürlich dieselben. Hand-Auge-Koordination, insgesamt Konzentrationsfähigkeit und auch Leistungsfähigkeit dann in dem Fall definitiv. Es ist allerdings was anderes. Also wir sprechen hier von einem Spiel, das mit einem Controller gespielt wird. Wenn ich das gut kann, heißt das nicht, dass ich bei einem Spiel, was mit Maus und Tastatur gespielt wird, das gleiche Niveau habe, ja, weil es halt eine ganz andere Peripherie einfach ist. Aber grundsätzlich, ja, wenn ich mit einem Controller gut umgehen kann, und dann kann ich das mit Sicherheit auch auf andere Spiele anwenden. Es ist dann halt immer eine Frage davon, wie viel Skill allein ist halt nicht alles. Es ist wie im echten Sport. Man kann noch so talentiert sein, wenn man keine Zeit investiert und ja nicht trainiert, dann bringt einen der Skill auch nicht weiter. Ja, so ist das. Markus, weißt du denn, was ein Skill ist? Ja, weiß ich. Oder, ja, bitte? Sehr gut. Ich hatte gerade nur Markus gefragt, weil er sich öfter fragt, wovon wir hier überhaupt sprechen. Aber er kommt mit. Okay. Ja, vielen Dank für die Antwort. Timo, möchtest du ergänzen? Spielst du eigentlich auch aktiv? Oder bist du eher so der Abteilungsleiter einen drüber? Also eher das, sage ich mal. Also ja. Ich spiele es selber auch mit Christian zusammen spielen wir das Spiel selber auch, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Also das ist dann, wir zocken dann eher mal so zwischendurch irgendwie, haben zwar auch unsere eigenen Spieler, mit denen wir spielen, aber das ist dann doch was anderes, auf diesem kompetitiven Level dann damit zu spielen. Also da bin ich jetzt nicht so ganz für gemacht. Achso, ist denn deine Führung der Abteilung abhängig, wie gut die Spieler spielen? Wirst du dann auch mal ausgewechselt oder was? so ist es bei uns nicht. Also ich arbeite generell im Marketing. E-Sports ist quasi nur eines von vielen Projekten, die wir letztendlich mitmachen. Und ich habe halt da die Aufsicht drüber, weil ich so am affinsten auch zu diesen ganzen virtuellen Sportsachen und sowas alles dann war. Und bin dann so quasi wie die Jungfrau zum Kinde dann damit gekommen. Also da wurde in der Abteilung gefragt, wer möchte oder so quasi, wer ist noch über. Gekommen bin und ich hatte halt sofort Lust darauf und dann wurde mir halt gesagt, dass ich das gerne machen kann und seitdem kümmere ich mich da, so seit Anfang an halt eben dann darum. Ah, okay. In der ganzen Sache. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Mit welchem Spiel hast du das Zocken angefangen? Ich habe das Spielen angefangen als allererstes auf dem NES mit Super Mario. Das war mein erstes Spiel und ja, seitdem habe ich auch im Prinzip mit Unterbrechung vielleicht mal zwischenzeitlich, wo man dann halt weniger spielt, aber nicht mehr aufgehört zu spielen. Also ich bin damit aufgewachsen und begleitet mich im Prinzip mein Leben lang. Ich hatte vom NES über ein Super Nintendo, dann sämtliche Sega-Systeme, dann zurück zur Xbox und hin zur PlayStation, Computer. Also ich zock schon immer. Ja, man hört also tiefe Wurzeln, auf jeden Fall sehr tiefe Wurzeln. Aber viele haben so angefangen, ist mir aufgefallen, ja. Wenn man so drüber redet. Mario ist immer Thema, NES. Ja, 8-Bit-Ära kennen auch echt noch viele eigentlich. Ne? Ja, da sind wir auch ganz weit vorne. Ja, mein Vater hatte den Atari auf dem Dachboden und einen Commodore auch. Also da war immer irgendwie allgegenwärtig. Schon ja, damals. Damit hat meine Karriere ja auch angefangen, aber auch gleichzeitig aufgehört. Ja, sehr gut. Wie ist das bei euch? Wann habt ihr angefangen? Also ich habe mit dem C64 angefangen. Das war das erste, was ich hatte, also den Commodore. Und ich weiß nicht mehr, was das erste Spiel war. Es muss irgendwas Diana Sisters oder irgendwelche Track and Field Sachen, wo man die Joysticks abgerissen hat am Ende des Tages. Genau. Irgendwie sowas gewesen sein. Also, aber das erste Spiel kann ich mich tatsächlich da nicht mehr erinnern. Ich glaube, C64, da hieß ein Spiel, glaube ich, No Mercy oder so. Ich, keine Ahnung, das haben wir immer gespielt. Okay, ja, kann sein. Also wie gesagt, da haben sie auch irgendwas schießen oder so. Das war dort tatsächlich sehr, sehr oft der Fall, ja. Also bei mir war es, glaube ich, Summer Games auf so. Was auch immer es war. Und später dann sowas wie International Superstar Soccer auf Super Nintendo war es, glaube ich. Ja. Also auch der klassische Button-Smasher zu Anfang, ne? Okay, die letzte Frage. Spiele ich jetzt ab. Wie sieht denn eigentlich so eine Trainingssession aus? Ja, grundsätzlich sieht eine Trainingssession so aus, dass man sich zu einer geplanten Zeit irgendwann mal einfindet. Ich meine, da sind auch immer 5 Leute dran beteiligt, wenn man eine vernünftige Trainingssession machen möchte, jetzt aus einem Team. Und dann geht es eigentlich los, dass man sich auf einem Discord-Server bewegt, wo andere Leute, die auch in Teams sind, unterwegs sind und man dort nach Matchups sucht. Und ja, dann probiert man gegen Leute zu spielen, die besser sind, gleich stark sind und macht dann 2 Stunden lang Spiele, 2,5 Stunden, 3 Stunden. Und das ist eine Trainingssession. Im Prinzip ist es ein simuliertes Spielen. Logischerweise machen wir kein Konditionstraining und kein Ausdauertraining nebenbei, sondern wir spielen halt das Spiel und das möglichst auf hohem Niveau gegen gleich starke oder bessere Gegner. Und optimiert den Charakter wahrscheinlich einige Male. Genau, das ist jetzt aber eher eine Trainingssession, die man quasi für sich macht. Das ist jetzt nichts, was man als Team unbedingt macht. Klar kann man da auch zusammen in einer PlayStation-Party hängen und miteinander quatschen und sich die Zeit vertreiben, während man seinen eigenen Spieler levelt. Aber das macht im Prinzip keinen Spaß, einen nicht gelevelten Spieler mit in ein kompetitives Spiel zu nehmen. Also das macht einfach keinen Sinn. Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil das klang auf jeden Fall nach individuellem Training. Habt ihr denn trotzdem so Mannschaftssessions, wo dann alle Spieler mal zusammenkommen und eine Trainingseinheit zusammen gestalten? Oder geht ihr? Also, das ist ja die Trainingseinheit. Nee, die Trainingseinheit ist eben das Zusammenspielen. Das muss im Normalfall 3 bis 4 Mal die Woche sowieso stattfinden, abgesehen von Turnieren oder Ähnlichem, die noch anstehen. Und seinen eigenen Spieler für sich musst du nebenbei halt oder gerade in der Anfangszeit von einem Spiel, wenn das rauskommt, ist es eben so, dass noch nicht zu 5 gegen 5 andere gespielt wird, so viel, sondern dass man eher Zeit alleine in seinen Spieler investiert, damit man dann eben möglichst schnell anfangen kann, 5 gegen 5 zu spielen. Timo und Christian, ihr habt mit Trainingssessions wahrscheinlich nicht so viel am Hut. Ich weiß es nicht. Nur wenn wir es selber tatsächlich, ja, genau. Tatsächlich betreiben, aber das hält sich dann in Grenzen. Wie sieht es denn auf deiner Couch aus? Ja. Wie sieht da deine Trainingssession auch? Da ist das auch ganz gut, aber da ist dann das hauptsächlich das Fingerklicken auf Fernbedienung und so. Aber, okay. Ja. Okay. Haben wir die Frage eigentlich jetzt schon beantwortet bekommen? Was ist eine übliche E-Sports-Verletzung? Der klassische Daumenquetscher. nee, ich wüsste nicht davon. Also das ist eine Verletzung, gibt es, denke ich mal. Also Kopfschmerzen kann man schnell mal kriegen, wenn es nicht so gut läuft oder wenn man zu viel gespielt hat. Aber grundsätzlich, man muss allerdings aufpassen. Man darf es auch nicht übertreiben. Ne? Gesundheit ist auch da, auch wenn man es gerne mal auf die leichte Schulter nimmt, ein wichtiger Faktor. Wenn man im Büro viel sitzt, danach dann auch noch 3-4 Stunden zockt, dann muss man schon irgendwie einen Ausgleich schaffen. Und darf auch nicht überspielen. Es bringt nichts, wenn ich jeden Tag 12 Stunden spiele. Es gibt genug E-Sportler, die natürlich auf einem ganz anderen Niveau, um ganz andere Gelder, nenne ich es mal auch, spielen, die auch ja, mit dem Burnout irgendwann aufhören und so. Also das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Mental muss man da auch auf der Höhe sein. Wir hören daraus, du hast auch noch ein anderes Leben. Ja, genau. Also ich arbeite nebenher noch, aber hauptberuflich spiele ich natürlich für die Baskets. Ja, hauptberuflich. Das heißt dann, du hast finanziell ausgesorgt? Genau, so ist das. Okay. Nein, also es ist halt immer noch, ne, jeder von uns hat einen normalen Job, keiner kriegt dafür, wird da finanziell entlohnt für das, was wir machen. Da muss man schon Leidenschaft für haben, um das durchzuziehen. Es kostet viel der Freizeit, aber wenn einem das Spiel Spaß macht und die Leute, mit denen man spielt und man auch sowieso gerne dem hinterhergeht, dann fällt einem das natürlich leichter. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das schon gesagt wurde, seit wann gibt es denn überhaupt E-Sports bei den Baskets? Wann habt ihr damit angefangen? Also wir haben 2018 angefangen und das kann man jetzt auch ein bisschen anschließend daran sagen. NBA war natürlich dann bei uns auch eine Wahl, weil es halt noch kein so großer Titel ist, damals war. Und es da natürlich auch gar keine Eintrittsbarrieren gab. So. Also man brauchte die Konsole, man brauchte das Spiel und man brauchte die Leute. Wenn man damals schon in was wie League of Legends oder irgendwas eingestiegen wäre oder so, dann hätte man große Lizenzkosten gehabt, bis man sich überhaupt dort hätte beweisen können, hätte man einfach ganz, ganz viel Geld investieren müssen, um das zu machen. Wir wollten dann halt mit dem Spiel starten und damit reingehen und halt mit dem Spiel dann wachsen. Und das war halt eben unser Ziel, was wir damals dann uns vorgenommen haben. Ja. Deswegen, als Sören sagte jetzt, es ist halt eben Hobby, also bei uns wird halt keiner bezahlt oder irgendetwas, weil wir alle uns quasi auf diesem Level befinden, dass wir sagen, wir wollen diese Schritte gehen, wir wollen diese Schritte machen, hoffen damit zu wachsen. Was dann am Ende dabei rauskommt, wissen wir nicht. Es kann in jede Richtung gehen natürlich, aber wir sind halt gewillt, diese Schritte zu machen und so sind wir damals halt eben auch gestartet. Anschließend daran, wo und wann kann man euch eigentlich spielen sehen? An welchen Cups oder Liegen nehmt ihr teil? Habt ihr da so einen festen Fahrplan oder? Ja, also sag du ruhig so. Mach ruhig. Ja, okay. Okay, bei drei, 1, 2, 3, Timo. Okay, ich mach's. Ja, also es ist so, dass, also die Problematik, muss man dazu sagen, ist, dass es keine feste Liga oder irgendetwas gibt. Es gibt halt auf europäischem Niveau ganz, ganz viele Turniere, die stattfinden und einzelne Cups, aber das sind alles so. Die entstehen, aber das ist jetzt nichts, wo jetzt irgendwie groß was hintersteckt, wo man sich wirklich dann eine komplette Saison lange durchspielen kann. So. Es sind halt eben ganz viele Einzelne und da nehmen wir mal immer wieder teil. Wir werden uns heute noch für einen Cup einschreiben, wo dann der Spielplan kommt. Und da kann man dann halt eben auf unserer Twitter-Page, unser Account ist @EWE_eBaskets, kann man dann alles mitbekommen und auf Twitch mit demselben Handle quasi übertragen wir dann alles letztendlich. Wo wir bei Twitch sind, noch die Frage, kann man bei euch auch WeLive gucken? Kann man Spiele auf Abruf irgendwie sehen, was schon gelaufen ist? Das gilt immer nur 2 Wochen danach. Ach, bei uns quasi. So kann man sich immer noch alles angucken. Dann ist alles erstmal weg, ja. Okay, alles klar. Weil wir keinen monetären Kanal haben. Okay. Abgepfiffen. Ja, nein, nicht verpfiffen. Das ist jetzt so der Auftakt zu dem nächsten Part, den Christoph übernimmt. Genau, also wir haben jetzt zum Abschluss noch ein kleines Basketball-Adventure für euch. Mhm. Ne? Adventure kennt ihr, Adventure. Ne? Läuft alles immer hier so gut. Mit so einem kleinen Würfel und Oha. So, ne? Ja, ja. Markus startet schon mal die Crowd. Ja, okay. Die Spannung steigt, ich merke das schon. Folgende Situation. NBA Finals Game 7. 10 Sekunden auf der Uhr. Du befindest dich an der Mittellinie mit einem Defender vor dir. Du hast jetzt 3 Optionen. Du kannst werfen, passen oder dribbeln. Ob das erfolgreich ist, entscheiden wir mit einem Würfel. Für einen erfolgreichen Wurf musst du mindestens eine 6 würfeln, ist also relativ schwer. Für einen erfolgreichen Pass musst du mindestens eine 3 würfeln und für ein erfolgreiches Dribbling mindestens eine 4. Gut. Sören, werfen, passen oder dribbeln? Ich würfel für mich selber hier vor Ort, ja? Nee, ich habe nee. Ich habe das hier so digital. Da würde ich erstmal passen. Okay, wir nehmen passen. Ja. Du wirst eine 3. Ist dein Pass erfolgreich? Mein Pass ist erfolgreich. Sehr gut, dann geht's weiter. Pass in die Corner. Dein Mitspieler übernimmt. Die Uhr läuft jedoch gnadenlos runter und es bleibt nicht viel übrig. Was willst du jetzt machen? Du kannst nur noch werfen oder passen. Werfen, dafür brauchst du mindestens eine 4, damit das erfolgreich ist. Für einen erfolgreichen Pass eine 2. Was willst du machen? Ich werfe. Werfen für 4. Okay. Das ist ein Money Shot. Mal gucken. Du wirst eine 2. Ist der Wurf erfolgreich? Ah. Nein. Sören. Man muss, ja. Das nächste Mal ist da drin. Ihr verliert das Finale und die Zeichen stehen auf Rebuild. Ah, schade. Okay. Das war nochmal das kleine Adventure zum Schluss. Ja. So. Aus die Maus. Ihr wart perfekt vorbereitet. Ja. Müsste noch was anderes loswerden? Nö, ich würde mich recht herzlich für die Einladung bedanken. Fand super, mal bei sowas dabei gewesen zu sein. Find super, dass wir auch als Basket so die Bühne dafür kriegen. Find super, dass die Community von euch an uns gedacht hat und hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank an euch beide nochmal. Natürlich. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich habe nichts mehr. Ja, Sören hat ja hier schon sehr gute Schlussworte eigentlich gesagt. Ich würde mich jetzt auch bedanken für euren Besuch. Ihr habt das super gemacht. Ihr konntet alle Fragen beantworten. Also ihr wart offensichtlich auch gut vorbereitet. Oder ihr hattet Glück. Nein, kein. Nee, mein Wurf jetzt zum Schluss nicht. Ja gut, nee, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns, dass wir das umsetzen konnten. Und gebe jetzt mal Markus. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss und ich pfeife hier mal ab. Und spiel das Intro.